إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، liebe Geschwister, alles Lob gebührt Allah und Friede und Segen seien auf seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, eine Eigenschaft, mit der Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst beschrieben hat, ist Al-Aziz, der Starke, der Würdevolle, der Ehrenvolle, der Stolze. Und deswegen, weil diese Eigenschaft so wichtig ist, kommt sie mehr als 90 Mal im Koran vor. Und er beschrieb auch die Muslime als stolze, ehrenhafte, würdevolle. Und er befahl ihn sich selbst damit zu beschreiben, mit der Eigenschaft Al-Izza. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und die Izza ist für Allah, seinen Gesandten und den Gläubigen. Doch die Heuchler verstehen das nicht. So sollen die Gläubigen die Eigenschaft, das Merkmal der Ehre und der Würde tragen. Und egal wie sehr sie erniedrigt werden, egal wie viel Feinde sie bekommen, egal wie schwer ihr Leben wird, sie sollen stolz darauf sein, Muslime zu sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erweckte und pflanzte dieses Gefühl in den Muslimen, dieses Gefühl der Ehre, dieses Gefühl des Stolzes in den Herzen der Sahaba. Und die Sahaba wurden in ihrer Zeit sehr stark geprüft. Sie erlitten sehr viel. Dass eines Tages kam Khabbab radiallahu anhu zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil es ihnen ging wirklich sehr schlecht. Sie wurden sehr viel geprüft und wir kennen das alle. Und Khabbab radiallahu anhu hat gesagt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulullah, machst du nicht für uns Bittgebet, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns hilft, dass er uns Sieg bringt? Machst du nicht Dua für uns, dass er Sieg bringt? Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, warnend, gesagt: O Khabbab, diejenigen, die euch vorausgegangen sind, die wurden mit einer stumpfen Säge in zwei geteilt und sie sind geduldig gewesen, haben nicht ihre Religion verlassen. Und sie wurden mit einem Metallkamm ihre Haut runtergerissen und sie sind geduldig und haben nicht ihre Religion verlassen. Aber ihr eilt. Als ob er ihm sagen will, sei stolz darauf, dass du Muslim bist. Sei stolz, dass Allah dich auserwählt hat, Muslim zu sein, und vernachlässige deine Religion nicht. Und sei geduldig. Als ob er ihm sagen will, du hast keine Ehre außer durch den Ehrenhaften, du hast keine Stärke außer durch den Starken und du hast keine Macht außer durch den Mächtigen. So pflanzte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Ehre zum Islam in ihre Herzen. Deswegen lebten die Sahabe als ehrenhafte Männer und sie spürten diese Ehre, diese Würde, diesen Stolz. Egal was ihnen passierte, egal wie sehr sie geprüft wurden, egal wie arm sie wurden, egal wie sie bekämpft wurden, egal wie sehr sie ausgelacht wurden, sie waren stolz darauf, Muslime zu sein. Und diesen Stolz, liebe Geschwister, müssen wir heute wieder spüren, müssen wir heute wieder zurückbekommen. Wir müssen uns niemanden rechtfertigen, warum wir Muslime sind. Wir müssen uns niemanden rechtfertigen, warum wir an Allah, den einzig wahren, glauben. Die anderen müssen sich rechtfertigen. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, warum bist du Muslim? Warum glaubst du an Allah? Warum tust du das? Dann musst du ihm nicht rechtfertigen, sondern musst du ihm sagen, warum glaubst du nicht an Allah? Warum bist du kein Muslim? Denn es ist ein Stolz, eine Ehre, Muslim zu sein. So müssen wir stolz darauf sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns zu ehrenhaften Muslimen gemacht hat. Doch leider, liebe Geschwister, die heutigen Muslime verkaufen ihre Religion, verkaufen ihre Ehre, verkaufen ihren Stolz für einen geringen Preis des Diesseits. Ja? Wenn wir stolz empfinden würden und stolz darauf sein würden, dass Allah uns zu Muslimen gemacht hat, dann könnte kommen, was wolle, und wir wüssten mit Gewissheit, dass Allah uns am Ende sowieso hilft. Doch leider ist das nicht der Fall. Und hört mal, wie die Sahaba Stolz hatten und Ehre hatten. In der Schlacht von Al-Ahzab, als die Muslime umrundet waren von über 10.000 von Gegnern. Und die Muslime waren nur 3.000. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und als sie von oben und von unten her über euch kamen, als sie die Augen rollten und die Herzen in die Kehle stiegen, die hatten Angst, die Muslime. Auf einmal 10.000 Leute um sie herum, Kämpfer, nicht einfach Leute, mit Armeen, mit Pferden, die waren da. Und manche Muslime, ihre Gedanken, sie zweifelten auf einmal. Ihre verschiedenen Gedanken über Allah hegten. Damals wurden die Gläubigen geprüft und sie wurden im heftigen Maße erschüttert. Mit dieser Sache wurden die Gläubigen in Ahzab geprüft, in der Schlacht von Ahzab. 3.000 Muslime gegen über 10.000 Feinde. Und der Prophet, und sie waren in Medina und sie waren umrundet und die kamen von überall. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte einen Kampf vermeiden. So ging er, um mit dem Heerführer zu sprechen. Und der Heerführer hat gesagt, gib uns ein Drittel von eurer Ernte jedes Jahr und ein Drittel von euren Schätzen, dann lassen wir schon ruhen, wir gehen. Und dann hat der Prophet ihm gesagt, ich muss mich beraten, ist gegangen und hat sich mit den zwei Sa'ds beraten. Sa'd ibn Mu'az und Sa'd ibn Ubadah. Und er hat ihm gesagt, so und so sagt er, der will ein Drittel, was sagt ihr dazu? Hört mal, was diese gesagt haben. Hört man, was sie gesagt haben, und sie waren stolz mit Ehre. Sie haben gesagt, O Allah, O Gesandte Allahs, ist das ein Befehl von Allah? Ja? Ist das ein Befehl von Allah, den er dir gegeben hat? Wenn ja, dann hören und gehorchen wir. Guck mal, wie die waren. Hat Allah das befohlen? Will Allah das so? Khalas, wir brauchen nicht mehr reden. Wir nehmen das so an. Wir akzeptieren das. Wir wollen. Wenn Allah das so will, dann nehmen wir das an. Ja? Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala das befohlen hätte, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das befohlen hätte, dann hätte der Prophet das nicht mit ihm beredet. Er wäre zu ihm gegangen und hat gesagt, Allah befiehlt euch dies und jenes. Und sie sagen dann, oder ist das eine Sache, die beiden sagen, oder ist das eine Sache, die du für uns machst, dass wir kein Leid erfahren, dass wir nicht kämpfen müssen, dass unsere Frauen und Kinder geschützt sind. Machst du das für uns? Sagt der Prophet, es ist eine Sache, die ich für euch mache. Es ist kein Befehl von, es ist kein Wahi gekommen, kein Offenbarung gekommen. Es ist etwas, was ich für euch mache. Ja? Was haben die zwei Sa'd gesagt? Ja? Sie haben gesagt, O Gesandter Allahs, wären wir in der Jahiliya und sie würden das von uns wollen, dann würden wir nicht erlauben, auch nur eine Dattel von Medina zu essen, außer wenn sie es kaufen oder bei uns zu Gast wären. Sollen wir, nachdem Allah uns mit dem Islam geehrt hat, nachdem Allah uns mit dem Islam stolz gemacht hat, von unserer Ansicht herunterkommen? Nein, bei Allah, O Gesandter Allahs, wir werden ihnen nichts geben, außer das Schwert. Subhanallah. Das war, weil ihre Herzen gefüllt waren mit Stolz und Ehre zum Islam. Das war, weil sie diese Würde des Islam gespürt haben. Dann ging einer des Sa'ds zu dem Botschafter und nahm das Abmachen. Und hat den Prophet Sassam angeguckt, ob er sein Einverständnis bekommt. Hat das zerrissen und hat zu ihm gesagt, dem Botschafter von den anderen, er sagt, geh und sammelt eure ganze Herde zusammen, um gegen uns zu kämpfen. Und ihr werdet verlieren. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen den Sieg gegeben, weil sie diesen Stolz und Ehre haben gegen 10.000 von ihnen. So waren alle Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie fühlten die Ehre, diesen Würde, diesen Stolz des Islam. Und die Ehre, die Würde, der Stolz, Al-Izzah ist für Allah, seinen Gesandten und seinen Gläubigen. Doch die Heuchler verstehen das nicht. Jetzt hört mal, Al-Khidawi Ismail. Kennt ihr Al-Khidawi Ismail? Es ist bekannt als Ismail Pascha, in Ägypten, Ismail Pascha. Er wurde Al-Khidawi genannt. Khidawi ist eine Bezeichnung als sowas wie Großfürst. Hat er vom Sultan von Ägypten damals bekommen. Dieser Khidawi Ismail ist eines Tages zum Sultan Abdul Aziz gegangen, um ihn zu besuchen. Und er hat ihn genommen, hat ihn in die Azar gebracht, damit er mal Al-Azar sieht, die Moschee gucken und so. Und in der Al-Azar waren auch immer Leute drin, die haben sich entspannt, die haben Koran gelesen, die haben sich gerne in der Moschee aufgehalten und es ist wirklich sehr schön da drin. Und es gab auch natürlich, so wie heute auch damals, gab es Unterrichte von Gelehrten. Und es war auch ein Großgelehrter dort, sein Name ist unbekannt, und der hat Unterricht gegeben. Als Khidawi Ismail, als sozusagen der Sultan und der Vizekönig von Ägypten kam, Khidawi Ismail kam, standen alle auf. Aus Respekt, aus Ehrfurcht gegenüber die, standen alle auf und wollten ihn begrüßen. Und sind alle aufgestanden. Manche ließen den Koran lassen, die waren gerade am Koran, haben den Koran gelassen. Manche haben die Unterrichte verlassen. Als der Sultan und Khedive Ismail an diesem Großgelehrten seine Sitzung vorbeikam, sind seine Schüler sofort aufgestanden. Doch dieser Gelehrte, er blieb sitzen. Er verschloss seine Beine im Schneidersitz und blieb sitzen. Dann sind die weitergegangen und nachdem die diese Rundführung gemacht haben, hat er gesagt, wer ist dieser Mann, der sitzen geblieben ist? Wer ist dieser Mann? Er sagt, oh, der ist so und so. Die haben den Namen nicht genannt. Der ist der Gelehrte so und so. Ist ein großer Gelehrter. Er sagt, der ist sitzen geblieben. Der hat gesagt, ja, Wallah, das hat er gemacht. Der ist sitzen geblieben. Dann hat er, Khedive Ismail, 40.000 von seinen Vermögen genommen. 40.000. Egal, Gold, Silber. Er hat 40.000 von seinen Vermögen genommen. Hat seinem Diener gegeben, hat gesagt, geh und bring das diesem Mann. Geh und bring das diesem Mann. Hat er das genommen, ist zum Sheikh gegangen. Er sagt, ja, Sheikh, tafaddal. Ja, nimm hier dieses Geld. Er sagte, von wem ist das? Was ist das? Er sagt, das ist ein Geschenk von Sultan und Khedive Ismail. Das ist ein Geschenk für dich. Dann sagt der Gelehrte, und was würdet ihr sagen in dieser Stelle? Ja, stell dir vor, jemand kommt und bringt dir 40.000 Euro. Nur weil du sitzen geblieben bist. Ja, wie geht dir? Was würdest du machen? Ja, danke. Würdest du einstecken? Ja, Barakallahu, Geschenke soll man doch annehmen und so. Ja. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, nimm das und geh zu Khedive Ismail und sag, derjenige, der seine Beine verschlossen hat, öffnet nicht seine Hände. Denn wenn er seine Hände öffnet, dann ist er nicht in der Lage, seine Beine zu verschließen. Habt ihr gesehen? Das ist die Ehre, der Stolz eines Gelehrten. Das ist, weil er diese Stolz und Ehre empfand. Subhanallah. Schaut eine andere Sache. Al-Hisham ibn Abdul Malik. Ein Großgelehrter seiner Zeit. Ein Großgelehrter. Als er Tawaf machte um die Kaaba, kam der Khalif Salim. Und wer ist Salim? Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Der Großenkel von Umar ibn al-Khattab. Ja, der war Khalif zu seiner Zeit. Und er war, als er ihn sah, Hisham ibn Abdul Malik, da ging er sofort zu ihm. Und das waren noch Zeiten, als die Führer der Gläubigen zu den Gelehrten gingen. Die Führer der Gläubigen sind damals zu den Gelehrten gegangen, nicht andersrum. Und er ging zu ihm, zu dem Großgelehrten, und hat zu ihm gesagt, ja, Sheikh, hast du irgendeinen Wunsch? Kann ich dir irgendetwas erfüllen? Magst du irgendwas haben? Kann ich dir irgendetwas geben, was du brauchst? Was würdet ihr tun, wenn der Präsident, der Führer der Gläubigen, vergiss Angela Merkel, Obama, der Führer der Gläubigen, der eine riesen Nation geführt hat, der kommt zu dir, ohne Minister zwischendrin, direkt, Angesicht zu Angesicht, und sagt zu dir, willst du etwas von mir? Brauchst du irgendetwas? Sag mir. Jetzt könntest du deine Schulden bezahlen. Jetzt könntest du deine Probleme lösen. Was würdet ihr sagen, liebe Geschwister? Was würdet ihr zu ihm sagen? Was hat er gesagt, Hisham ibn Abdul Malik? Er hat gesagt, O Amir al-Mu'minin, dies ist ein Platz, an dem nichts erwähnt wird, außer Allah. Und dann hat er ihn stehen gelassen und ist weitergegangen. Subhanallah. Das ist, weil er die Stolz, die Ehre, die Würde des Islam gespürt hat. Ja, Subhanallah. Ibn Abi Dhib, Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhib, als er eines Tages in der Moschee saß, kam der Khalif al-Mahdi rein. Und er hieß al-Mahdi zu seiner Zeit. Ja, ist nicht der Mahdi, der danach kommen wird. Nicht, dass wir uns das verstehen. Er hieß Khalif al-Mahdi. Dann standen alle in der Moschee auf. Außer Ibn Abi Dhib. Er blieb sitzen. Dann kamen einige Leute zu ihm und sagten, was ist los mit dir? Steh auf, der Khalif ist da. Steh auf, wie kannst du sitzen bleiben? Ist doch unverschämt. Steh auf, der Khalif ist da. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Wallahi, ich stehe auf an jedem Tag, an dem die Menschen für den Herrn der Welten aufstehen. Subhanallah. Ich stehe auf an jenem Tag, wenn die Menschen für den Herrn der Welten aufstehen. Und dann hat als der Khalifa das gehört hat, hat gesagt, lasst ihn, denn bei Allah, ich habe am ganzen Körper Gänsehaut bekommen. Lasst ihn sitzen. Lasst ihn. Das ist, wenn du die Ehre des Islam spürst. Das ist, wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala Ilm gegeben hat. So waren die Salaf. So haben sich unsere Vorfahren gefühlt. Sie fühlten diese Ehre, diesen Stolz, den sie durch den Islam bekamen. Je mehr sie lernten, desto mehr fühlten sie den Stolz. Je mehr sie Ibadah machten, je mehr sie Khushu und Ikhlas hatten, desto mehr Ehre, mehr Würde, mehr Stolz gab ihnen der Islam. Egal wie lange es dauerte, bis der Sieg Allahs kommt, denn sie wussten, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Sieg zuletzt doch geben wird. Deswegen waren sie auch stolz, Muslime zu sein. Jedes Mal, wenn der Iman ins Herz steigt, liebe Geschwister, steigt seine Gewissheit. Wenn der Iman in deinem Herzen steigt, steigt deine Gewissheit. Dann steigt auch deine Ehre, dein Stolz muss ihm zu sein. So sei nicht stolz darauf, dass du eine Nationalität angehörst. Sei nicht stolz darauf, dass du Türke bist, dass du Albaner bist, dass du Araber bist, dass du Deutscher bist, sondern sei stolz darauf, was uns alle zusammenhält. Sei stolz darauf, dass du Muslim bist. Sei stolz, in dieser Gemeinschaft zu sein. Sei stolz, dass Allah dich auserwählt hat, von jenen zu sein, die die Wahrheit kennen und von jenen sein werden, die das Paradies und den ewigen Reichtum in ihr, die ewige Gesundheit in ihr, die ewige Schönheit in ihr und die ewige Glückseligkeit in ihr bekommen werden. Sondern sei stolz darauf, dass du Muslim bist. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, uns durch den Islam zu erhöhen und uns zu vergeben, denn er ist der Allvergebende und Allverzeihende. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Liebe Geschwister, die Feinde des Islam werden versuchen, euch zu erniedrigen, euch zu schaden, euch klein zu machen. Doch haltet euch am Islam fest und seid stolz darauf, Muslime zu sein. Lasst euch nicht in die Irre führen, lasst euch nicht irritieren, lasst euch nicht verletzen durch ihre Worte, denn Allah hat euch geehrt. Allah hat euch den Stolz, die Würde und des Islams gegeben. So laufe erhobenen Hauptes durch die Straßen. Lass dich nicht auf ihr Niveau runter. Und wenn ich sage erhobenes Haupt, meine ich nicht, dass du eingebildet läufst, sondern du bist stolz darauf, Muslim zu sein. Und nicht stolz, weil du gut aussiehst, oder stolz, weil du etwas kannst, oder stolz wegen einer Nationalität, sondern stolz, weil du Muslim bist. Hört mal Sa'd ibn Abi Waqqas. Kennt ihr Sa'd ibn Abi Waqqas? Als er den Islam annahm, war das ein großer Erfolg für die Muslime. Sa'd ibn Abi Waqqas, er hatte eine Mutter, die ihn ganz arg liebte. Und er war ihr ein und alles. Und er liebte seine Mutter auch. Sie würde alles für ihn tun und er würde alles für ihn tun. Doch als er den Islam annahm, hat seine Mutter das abgelehnt. Die hat das gehasst. Sie hasste den Islam und sie hasste Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie wollte nicht, dass er Muslim ist. So hat sie alles versucht, um ihn vom Islam wegzubringen. Um ihn von der Wahrheit wegzubringen. Um ihn von der einzigen Wahrheit wegzubringen. Sie hat alles Mögliche getan, doch sie hat es nicht geschafft. Sa'd ibn Abi Waqqas war geduldig. Als sie gesehen hat, egal was sie tat oder sagt, hat nichts gemacht, hat sie aufgehört zu essen und zu trinken. Sie hat gesagt, ich werde nicht essen und nicht trinken, bis du von der Religion Mohammeds ablässt. Was für eine Prüfung. Was für eine Prüfung. Und er, Sa'id radiallahu anhu, was hat er gemacht? Er ist immer mit Essen und Trinken gekommen. Er sagt, Mama, komm, iss bitte. Meine liebe Mutter, komm, iss, trink was. Sie sagt immer, nein, lass die Religion. Er sagt, komm, Mama, lass diesen Quatsch. Iss was, trink was. Bis sie einen ganzen Tag und eine ganze Nacht nichts gegessen hat. Und zum Fajr-Gebet, zur Fajr-Zeit, als sie aufgestanden sind, ist sie in Ohnmacht gefallen. Ja? Sie ist in Ohnmacht gefallen. Der ist gleich hingegangen, hat sie hochgeholfen, hat sie auf die Stirn geküsst. Er sagt, meine liebe Mutter, iss doch was, trink doch so. Hör auf mit diesem Stoßen. Die sagt, nein, ich werde erst damit aufhören, wenn du die Religion Mohammeds verlässt. Ja? Was würdet ihr tun? Ihr seht, eure Mutter ist halber am Sterben. Die ist fast schon tot. Ja? Nur weil sie deine Religion nicht akzeptiert. Weil sie deine Religion nicht toleriert. Ja? Die hört auf zu essen und trinken. Was würdet ihr tun, liebe Geschwister? Ja, manche würden vielleicht sagen, egal, ich sage ja, ich bin kein Muslim mehr, meine Mutter muss ja nicht alles wissen. Ja? Manche würden vielleicht so sagen. Manche sagen, ja, Allah hat uns ja erlaubt, in manchen Situationen zu lügen und so. Was hat Sa'id ibn Abi Waqqas getan? Er hat gesagt, wenn du weiterhin so stur bleibst, so schwöre ich bei Allah, wenn du 1000 Leben hättest und ich würde sehen, jedes einzelne Leben geht von dir weg auf diese Weise, so würde ich niemals meine Religion verlassen, bloß weil du das willst. Das ist, weil er den Stolz, die Würde des Islams gespürt hat. Das ist, weil er die Esse vom Islam gespürt hatte, liebe Geschwister. Dann stand er auf und ging. Und als sie das hörte, ging sie und aß und trank was. Ja. So sollten wir sein, liebe Geschwister. Unsere Gelüste und unsere Gefühle sollten uns niemals davon abhalten, unsere Religion zu kennen oder uns von unserer Religion abbringen. Niemals dürfen wir das Jenseits verkaufen für ein bisschen Weltliches. Die Menschen, liebe Geschwister, die Menschen werden dich erst respektieren, wenn du deine Religion respektierst. Ja? Und du wirst erst die Ehre und den Stolz und den Respekt von ihnen bekommen, wenn du stolz darauf bist, Muslim zu sein. So sei stolz darauf, Muslim zu sein, und lass dich nicht erschüttern. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, uns durch den Islam zu erhöhen, auf dass wir den Islam ehren und er subhanahu wa ta'ala uns mit ihm ehrt. O Allah, mach uns stolz darauf, Muslime zu sein, und lass uns zu unserer Religion zurückkehren. Vergib uns unsere Sünden, mach uns zu Mu'minin. Bewahre uns vor der Fitna in diesem Land. O Allah, mach uns zu starken und stolzen Muslimen. O Allah, sei zu uns barmherzig und sei zu unseren Toten und den ganzen Toten der Muslime barmherzig. O Allah, mach uns standhaft in unserer Religion. Lass jene zum Gebet zurückkehren, die es vernachlässigt haben. Lass jene, die das Fasten vernachlässigt haben, zurückkehren zum Fasten. Festige unsere Akida, festige unseren Tawhid, ja Allah. Ja Allah, lass uns eine Gemeinschaft werden. Lass uns stolze Muslime sein. Lass uns zu unserer Religion zurückkehren. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa wa atubu ilayk. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله